Ich muss, ich will gehorsam sein. Mir geht die Trennung bitter ein. Doch meines Königs Wink gebietet meinen Willen. Und ich bin fertig, euren Wunsch so viel mir möglich zu erfüllen. So krönt die Eintracht euren Schluss. Doch schaut, wer kommt, dass man an euren Gestaden so viel Altäre heute baut. Was soll das Tanzen der Najade? Ach, irr ich nicht, so sieht man heut das längst gewünschte Licht. Stimmt mit mir los.